Paraden, Konzerte, Partys. Die Australier lassen ihr Land hochleben am 26. Januar. Es ist der Beginn des Australiens, was wir kennen. Es ist halt ein Neuanfang. Vorher gab es auch den Namen ja gar nicht für den Kontinent. Der kam ja erst im Grunde genommen durch die britische Invasion, die britische Einwanderung, ne, durch die Convicts. Und deswegen für viele ist es halt deren Tradition, an der die gerne festhalten wollen. Erklärt Hans-Lothar Huhn, der seit vielen Jahren in Sydney lebt. Aber das Datum steckt voller Konfliktstoff. Am 26. Januar 1788 landete die erste Flotte britischer Siedler in Sydney. For many indigenous people, January 26 is a day of protest. Für viele Angehörige der indigenen Völker ist es ein Tag des Protestes, ein Tag der Trauer, der Tag der Invasion oder der Tag des Überlebens. Die Moderatorin Brooke Boney, eine Aborigine, hat ihren Standpunkt sehr deutlich gemacht. Für mich ist es ein schwieriger Tag und ich will ihn nicht feiern. An jedem anderen Tag binde ich mir eine Australienfahne um den Hals und laufe durch die Straßen. Aber der 26. Januar ist der erste Tag, an dem sich alles für uns verändert hat. Der Anfang vom Ende. Damit meint sie nicht nur die Massaker der Briten an den Aborigines, die Unterdrückung, die Landnahme und das Wegnehmen der Kinder, sondern auch die heutigen sozialen Probleme. Ich spreche von Statistik. Mein Bruder landet mit größerer Wahrscheinlichkeit im Gefängnis. Unser Leben ist härter. Das soll jetzt nicht nach die und wir klingen, aber die Benachteiligung zeigt sich in der Statistik und darum sprechen wir darüber. Alan Solomon, ein Angehöriger der Aborigines aus Victoria, kann die Diskussion gut verstehen. Als meine Mutter zur Schule ging, durfte sie ihre eigene Sprache nicht sprechen und das ist nicht lange her. Seine Frau Tracy Woodall meint, ein anderes Datum wäre besser oder ein weiterer Feiertag. But there's not a day where we say, you know what? Es gibt keinen Gedenktag, der besagt, diese Dinge sind geschehen und wir erkennen das an. Stattdessen herrscht eine Haltung vor, stellt euch nicht so an. Die Menschen haben keine Empathie für das Leid der Aborigines, weil es ihnen nicht richtig erklärt und beigebracht wird. Viele Australier hängen aus pragmatischen Gründen an dem Datum, sagt Hans-Lothar Huhn. Erstens ist es am Ende der Schulferien, das heißt, man kann das noch ein bisschen verlängern. Ne? Also es hat auch wirklich solche Beweggründe, es ist halt in der heißesten Jahreszeit. Trotzdem scheint eine Einheit schwer herzustellen zu sein an diesem Datum. In vielen Städten gibt es Protestmärsche gegen den Tag der Invasion. Aber, wie ein indigener Stammesältester sagt, wir kehren es um. Wir feiern den Survival Day, unser Überleben der Invasion.